الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das ist der dritte Teil in Bezug auf die Aqida al-Wasitiyya, al-Mudhakara davon. Jetzt kommen wir in ein neues Kapitel. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was ist der I'tiqad, der Glaube der Ahl-Sunnah wal-Jaba'ah in Bezug auf die sechs Säulen. Natürlich, man kann im sehr großen Detail darüber sprechen. Und wir gehen heute, inshallah ta'ala, in die erste Säule von den sechs Säulen des Imans ein. Der Iman an Allah ta'ala, der Tawhid. Und wir werden, inshallah ta'ala, jetzt eher in Bezug auf den Tawhid al-Asma'i wa Sifat reden. In Bezug auf die Namen und Eigenschaften. Was ist der Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'ah in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala? Weil, warum erwähnen wir das? Erstens, weil es verschiedene Sekten gibt und Abweichungen. Und zweitens, weil Allah tabaraka wa ta'ala und sein Gesandter uns genaue Wege beschrieben haben. Und damit wir auch keine Fehler machen in Bezug auf den Glauben auf Allahs, in Bezug auf den Glauben an Allah tabaraka wa ta'ala, Namen und Eigenschaften. Der Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'ah in Bezug auf die Namen und Eigenschaften sind: Sie bestätigen das, was Allah tabaraka wa ta'ala für sich bestätigt hat in seinem Buch, yani im Koran, und das auf der Zunge seines Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, nämlich in der authentischen Sunnah. Ich sage immer authentische Sunnah. Min ghayri tahrifin, ohne Verfälschung, wala ta'tilin, wala ta'kifin, wala tamthilin. Das heißt, ohne Tahrif, ohne Verfälschung, also ohne Tahrif, ohne Ta'til, ohne Ta'kif, ohne Tamthil. Was heißt das? Im Allgemeinen, wir werden inshallah noch detaillierter darüber sprechen. Yani, Allah Ta'ala sagt, er hat ein Gesicht. So sagen wir, Allah hat ein Gesicht. Warum? Weil Allah das gesagt hat. Und sein Gesandter, erstens, wir bestätigen es, weil es klar und deutlich überliefert worden ist, authentisch überliefert worden ist. Zweitens, wir vergleichen nicht Allahs Gesicht mit der Schöpfung, weil Allah Ta'ala nicht mit der Schöpfung verglichen werden kann. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Keiner ist ihm jemals gleich und wird ihm auch gleich sein oder war ihm jemals gleich. وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Und tut Allah Ta'ala keine Gleichnisse prägen. Und auch Allah Ta'ala Azza wa Jal sagt, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nichts ist ihm gleich, doch ist er As-Sami al-Basir. As-Sami, der Allhörende und der Allsehende. Na'am. Und wir sagen auch nicht, indem wir sagen, das Gesicht bedeutet nicht Gesicht, sondern bedeutet Ni'ma. Also wir fälschen das nicht. Nein, wir sagen, Allah hat ein Gesicht und wir bestätigen das. Und auch, ohne dass wir fragen nach dem Wie. Wie ist Allahs Gesicht? Fragen wir nicht. Warum? Weil keiner Allah gesehen hat. Und auch, Barakallahu fikum, verleugnen wir nicht, dass Allah ein Gesicht hat, sondern wir bestätigen das. Habt ihr verstanden? Und das ist in Bezug auf alle Namen und Eigenschaften Allahs, tabaraka wa ta'ala. So, wir gehen inshallah auf die Begriffe alle einzeln ein. At-Tahrif. At-Tahrif in der Sprache und in Bezug auf islamische Definition. Weil wir müssen immer versuchen, sprachlich und fachlich zu unterscheiden, wenn eine Unterscheidung vorliegt. Und das ist auch der Weg der Gelehrten immer gewesen. At-Tahrif, Lughatan, der Tahrif in der Sprache bedeutet At-Taghyir, das Ändern. Tayyib? Oder Verändern. Was-Stilahan, yani islamisch, bedeutet es Taghyirul-Lafz an-Nas au Ma'naah. Also das bedeutet das Ändern des Wortlautes, was uns überliefert worden ist, entweder im Koran oder Sunnah, oder seine Bedeutung. So verstehen wir, es gibt zwei Arten vom Tahrif. Tahrif im Wortlaut, in Bezug auf den Koran oder die Sunna, oder beides, oder in seiner Bedeutung. Zum Beispiel in Bezug auf den Wortlaut. Allah sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. So, hier sagt Allah, Allah hat mit Musa gesprochen. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah sprach mit Musa. Klar, Allah sprach mit Musa, steht hier in Surat al-Nisa, Vers 164. Und hier gehen wir bei Lafzul Jalala, yani bei dem Wort Allah Ta'ala. Und er ist hier mit einer Dhamma, ist Marfu. Jetzt kommen die Leute der Bid'a und machen daraus nicht eine Dhamma, sondern machen eine Fatha. Yani, Yansibuha. Und hier ist, indem sie sagen, indem sie die Bedeutung des Wortes verfälscht, indem sie sagen, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Yani Musa hat dann mit Allah gesprochen. Musa hat mit Allah gesprochen. Aber in Wirklichkeit steht da, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Habt ihr verstanden? Dass man verfälscht, dass Allah derjenige ist, der mit Musa gesprochen hat. طيب, das ist die Verfälschung im Wortlaut. Und die Verfälschung in der Bedeutung ist, dass man zum Beispiel sagt, die Bedeutung Al-Istiwa. Al-Istiwa ist das Erheben. Dass Allah, wir glauben daran, dass Allah Ta'ala sich erhoben hat. Das Wort Al-Istiwa, Al-Arshihi, min Al-Ulu'i wal-Istiqrar. Das heißt, dass man, Al-Istiwa ist so, dass Allah sich über seinen Thron erhoben hat. Und jetzt kommen diese Leute der Bid'a und sagen, nein, das ist die Herrschaft und andere Bedeutung, wie Al-Isti'la wal-Mulk, seine Herrschaft und er ist erhaben über den Thron und so weiter. Sachen, die überhaupt nicht im Fundament sind. Weder der Prophet noch die Sahaba haben das hinterfragt, weil es eine klare und deutliche Sache war. Aber hier heißt es, Al-Istiwa'u, wie auch Imam al-Tabari sagt, es gibt verschiedene Bedeutungen, aber die richtige Bedeutung und die, wo die Salaf so erklärt haben von Sahaba und Tabi'in und Tabi'in, ist, dass Allah sich über seinen Thron erhoben hat. Und sie kommen und verfälschen die Bedeutung. Wie zum Beispiel auch, du sagst, das Gesicht, Allah sagt, er hat ein Gesicht und sie kommen und sagen, das Gesicht bedeutet Na'ma, Gnade und ähnliches. Genauso sagen wir hier, Allah hat sich erhoben, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt, was nicht der Schöpfung ähnelt. طيب, jetzt kommen wir über die zweite Sache und das ist At-Ta'til. Und At-Ta'til ist, dass man etwas lässt. طيب. Und das ist in der Sprache. In der islamischen Definition ist Inkaru ma yajibu lillahi min al-asma'i was-sifat. إما كليا كتعطيل الجهمية وإما جزئيا كتعطيل الأشعارية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا السبع من الصفات. So, er sagt, والتعطيل ist das Ablehnen in Bezug auf das, was verpflichtet ist, auf Allahs Namen und Eigenschaften zu glauben. Entweder indem man sie komplett ablehnt, wie die Jahmiya, eine Kuffar-Sekte, oder teilweise, also Teile von Namen und Eigenschaften, wie die ihre geleitete Sekte Al-Ash'ariya, was auch ein Teil von Al-Jahmiya, im Endeffekt von ihren Usul. Tayyib, die nur sieben Eigenschaften von Allah Tabaraka wa Ta'ala bestätigen. Und wahrlich, Allah Tabaraka wa Ta'ala hat mehr Namen und Eigenschaften als sie. Sie bestätigen sieben Eigenschaften. Und jetzt kommt noch eine Sekte wie die Maturidiyya, die ein paar mehr bestätigen. So, was die Aufgabe des Muslims? Seine Aufgabe ist, dass er alle Namen und Eigenschaften bestätigt. Und was ist Ta'til? Dass man entweder alle Namen und Eigenschaften ablehnt oder einen Teil, auch sei es nur eins. Und der Hukum ist, dass es Kufr ist. Der Asl ist, dass es Kufr ist, etwas abzulehnen, was klar und deutlich im Koran vorkommt und authentisch überliefert worden ist in der Sunna. طيب. Jetzt kommen wir zum Takyif und At-Tamthil. At-Takyif, Brüder, und Tamthil ist das Fragen nach dem Wie und das Vergleichen. Dass du sagst, Allahs Gesicht ist wie das Gesicht von dem Menschen oder ein Geschöpf. طيب. Was ist der Unterschied von At-Takyif und At-Tamthil? At-Takyif, barakallahu fikum, ist, dass zum Beispiel At-Takyif ist, dass du bestätigst, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich erhoben hat, Aber du sagst, sein Erheben ist wie das Erheben von so und so, zum Beispiel von dem Menschen. Tayyib. Und Temthil ist das Beispiel, dass du zum Beispiel sagst, Allah Ta'ala, wie ich schon gesagt habe, hat eine Hand zum Beispiel, und diese Hand ist wie der Hand des Menschen. Oder Hand einer anderen Art von Schöpfung. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Und man kann auch sagen, dass man sagt, der Unterschied zwischen dem ist von Temthil, dass man die eine beschränkte Eigenschaft yani, also nochmal, damit ihr das leichter habt. Also At-Takyif ist, dass du sagst, zum Beispiel über eine Eigenschaft, wie wir erwähnt haben, Allah subhanahu wa ta'ala erhebt sich und sein Erheben ist wie das Erheben des Menschen, zum Beispiel auf seinen Stuhl. Tayyib. Und At-Tamthil ist, dass du sagst, meine Hand, also die Hand von einem Geschöpf, ist genauso wie die Hand des Menschen. Habt ihr verstanden? Das ist gemeint, Barakallahu fikum. Was ist der Hukum von allen? Natürlich, das ist Haram. Das ist Haram. Und einiges geht richtig in Kufr und Schirk. Und der Asl ist, dass es Kufr ist. Dass man zum Beispiel Namen und Eigenschaften abnimmt. Na? Brüder, dann, inshallah ta'ala, wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Was ist unsere Pflicht in Bezug auf die Eigenschaften und Namen von Allah Ta'ala, was uns überliefert worden ist? Erstens, wir haben gesagt, Allah hat vollkommene, perfekte Namen und Eigenschaften. Tayyib. Und wir bestätigen das für Allah Ta'ala, was Allah Ta'ala für sich bestätigt hat, oder was uns authentisch überliefert worden ist über den Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Und Pflicht ist für uns, dass wir die Namen und Eigenschaften nach den offensichtlichen nehmen. Ja'ani, Allah Ta'ala sagt, er hat eine Hand, wir bestätigen diese Hand, aber die Wirklichkeit der Hand, die kennt keiner außer Allah Ta'ala, einzig und allein. Habt ihr verstanden? Und wir sagen, Allah Ta'ala hat eine Hand oder hat ein Gesicht, und es gebührt ihm so, wie ihm das gebührt, subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak ta'ala hat sich erhoben, und wir sagen es, Allah hat sich so erhoben, wie es ihm, subhanahu wa ta'ala, majestätisch gebührt, sich zu erheben. Habt ihr verstanden? Auch sagen wir, dass wir die Namen und Eigenschaften von ihrer offensichtlichen Bedeutung verdrehen, nicht nehmen, so ist es nicht der Weg des Gesandten Allahs und seiner Gefährten, sondern der Weg der Leute der Bid'a, wie der Weg der Asha'ira, Maturidiyya und so weiter. Ja'ani, Allah sagt, er hat eine Hand, so sagen wir nicht, das bedeutet Kraft. Sondern wir sagen, das bedeutet Hand, aber wie diese Hand ist, Wallahu A'lam, wir bestätigen sie noch. Habt ihr verstanden? Und wie ich gesagt habe auch gerade, dass man auch sagt, entweder man nimmt den offensichtlichen Wortlaut und gibt ihn eine andere Bedeutung, oder sagt, dass es hat eine metaphorische Bedeutung. All diese Wege sind die Wege der Irreleitung. Habt ihr verstanden? Unsere Pflicht ist, alles zu bestätigen, nach den offensichtlichen zu nehmen und die Wirklichkeit dieser Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala einzig und alleine zu lassen. Weil keiner kennt Allahs Eigenschaften außer er, subhanahu wa ta'ala. Keiner kennt seine Hand, sein Gesicht, seine Augen, seine Finger, subhanahu wa ta'ala, und so weiter. Habt ihr verstanden? Naam. Die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala sind alle tawfiqiyya. Afwan, sind alle tawqifiyya. Was bedeutet tawqifiyya? Das heißt, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala sind alle nur zu entnehmen aus dem Koran und der Sunna und sind so geblieben wie zum Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sind von einer Sichtweise muhkam und von einer Sichtweise Mutashabih. Muhkam ist das klar und deutlich. Eine Bedeutung sozusagen. Und Mutashabih heißt, hat mehrere Bedeutungen. Ya'ni, Allahs Namen und Eigenschaften sind Tawqifi, ya'ni, sie können nur aus dem Koran und Sunna entnommen werden, weil wir Allah tabaraka ta'ala nur so beschreiben können, wie Allah tabaraka wa ta'ala sich selbst im Koran und die Sunna oder sein Gesandter in der authentischen Sunna beschrieben hat. Es ist keinen erlaubt, etwas Allah subhanahu wa ta'ala zuzuschreiben, was er sich nicht zugeschrieben hat, noch sein Gesandter. Und es ist genauso nicht erlaubt, Allah tabaraka ta'ala etwas abzuschreiben, was er sich oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben, Allah tabaraka ta'ala zugeschrieben hat. Außer, barakallahu fikum, mit einem Beweis. Also, wir lehnen ab, was Allah und sein Gesandter uns befohlen haben, abzulehnen. Und wir bestätigen das, was Allah und sein Gesandter uns, barakallahu fikum, befohlen haben, zu bestätigen. Wir lehnen nicht das Bestätigte ab und bestätigen nicht das Abgelehnte. Im Sinne, yani, wenn Allah tabaraka ta'ala sagt, er wird nicht schwach, dann sagen wir nicht, Allah hat die Eigenschaft der Schwäche. Habt ihr verstanden? Und wenn Allah tabaraka ta'ala sagt, er hat eine Hand, dann bestätigen wir, dass Allah eine Hand hat. Habt ihr mich verstanden? Das meine ich. Und so sagen wir, barakallahu fikum, das ist auch eine Regel, so hat der Aql, der Verstand hier keine Grundlage, irgendwelche Regeln und irgendwelche Namen und Eigenschaften neu zu Allah tabaraka ta'ala zuzuschreiben oder sie abzulehnen, weil die Basis für die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala ist der Koran und die authentische Sunna. Was bedeutet einige, beziehungsweise zum Beispiel, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala sind muhkam von einer Seite und mutashabih von der anderen. Nehmen wir das Beispiel der Hand. Allah tabaraka ta'ala hat eine Hand. Diese Bedeutung ist muhkam. Yani jeder weiß, was mit der Hand gemeint ist. Aber in seiner Wirklichkeit, wie diese Hand ist, ist es mutashabih. Warum? Weil keiner diese Hand kennt, außer Allah tabaraka wa ta'ala einzig und alleine. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Das ist gemeint. Allah hat ein Gesicht, das Wort Gesicht ist uns bekannt. Wir akzeptieren es, nehmen es und sagen, Allah hat ein Gesicht, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt. Das ist muhkam. Und mutashabih im Sinne, keiner hat das Gesicht Allahs tabaraka wa ta'ala gesehen. Habt ihr verstanden? Wir sagen nicht wie eine Gruppe der Mufawwidha, sie sagen, da steht Gesicht, keiner weiß, was diese Worte bedeuten und ihre Wirklichkeit. Nein, wir sagen, wir bestätigen das und wir kennen das in der Sprache, aber wir kennen ihre Wirklichkeit nicht. Klar und deutlich, liebe Geschwister? Okay. Na'am. Wir stoppen hier inshallah ta'ala und werden inshallah ta'ala nächstes Mal weitermachen. Alles, was ich am Richtigen gesagt habe, ist durch die Hilfe Allahs tabaraka wa ta'ala. Und alles, was ich am Falschen gesagt habe, was meine Zunge sich versprochen hat, so ist Allah und sein Gesandter davon fern. Und ich und der Shaitan sind schuld. Und ich bitte Allah um Vergebung. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته